Das Zweigespann Meyer-René war eine Verbindung, wie man sie dem Schumann nicht besser hätte wünschen können. Hans Meyer war im Kaufmännischen groß geworden, hatte seine Erfahrungen im Aufbau, in der Organisation und Leitung gastronomischer und anderer Großbetriebe gesammelt. Franz René war in der Welt des Varietés bis in ihre äußersten Winkel hinein zu Hause, kannte die internationalen Spitzenstars aus eigenem Augenschein und war als Impresario von Otto Reuter, Wilhelm Hartstein, Horace Golden, dem großen amerikanischen Illusionisten, von Sylvester Schäffer mit allen Finessen der artistischen Leitung großer Häuser vertraut geworden. Die Spielzeit 1934-35 sah sie zum ersten Mal an der Arbeit. Und mit dem Resümee: 500.000 Besucher sahen das Programm der letzten Spielzeit. Einem vom vielen Heraushängen höchst erfreulich abgegriffenen Ausverkaufsschild und einem Marsch mit dem Refrain: Im Schumann ist wieder was los. Unser Schumann ist immer ganz groß. Ging es in das Jubiläumsjahr 1935, das am 5. Dezember Abertausende auf dem Bahnhofsplatz versammelt sah, denen vom Portal herab zwei mittelalterliche Landsknechte die Kunde bliesen. Schier 30 Jahre bist du alt. In dieses Jubiläumsjahr 1935 fielen zwei bedeutsame Ereignisse. In der zweiten Januarhälfte stellte der alte Himmelreichsmann Camillo Meyer hier zum ersten Mal ein damals 16-jähriges Mädchen groß heraus, die dann nicht nur die erfolgreichste unter seinen vielen Turmseillaufschülerinnen werden sollte, sondern die berühmteste Hochmastartistin der Welt überhaupt. Lotte Witte. Oder, wie Sie sie alle kennen, Camilla Meyer. Hoch unter der Kuppel auf einem 20 Meter hohen schwankenden Mast vollführte sie im Schumann allabendlich ihren Kopfstand. Und nicht nur unter der Kuppel, sondern auch 12 Meter hoch darüber, vor der Vorstellung, draußen auf einem Mast, den man hinter der Pferdegruppe aufgestellt hatte. Frankfurt umjubelte das verwegene Teufelsmädel. Aber im Rundfunk erzählte Camilla Meyer ein paar Tage nach ihrem Debüt: Ich bin gar nicht das verwegene Teufelsmädel, von dem Sie alle schreiben. Und weiter meint sie: Viele haben gar nicht den Mut, in die Theaterkuppel hinaufzuschauen, weil sie glauben, ich würde herunterfallen. So schlimm ist das aber nicht. Ich bin vollkommen schwindelfrei und habe schon an einem 35 Meter hohen Mast im Freien gearbeitet. Die Leute sagen mir zwar immer wieder, wenn ich da oben abstürzen würde, wäre ich doch sofort tot. Und das wäre doch so gewagt. Aber ich habe keine Angst. So erzählte sie. Und ihre Kunststücke wurden in den folgenden Jahren immer verwegener. Bis zum 23. Januar 1940. Gestern Abend, während der Vorstellung in der Deutschlandhalle, stürzte die bekannte Hochmastartistin Camilla Meyer tödlich ab. Keines Menschen Auge hatte den Absturz gesehen. Als der Mast an der Spitze langsam durchbrach, hatte ein geistesgegenwärtiger Beleuchter sofort die Scheinwerfer abgeschaltet. Artistenlos. Doch weiter ging die Vorstellung, denn die Vorstellung geht immer weiter, muss immer weitergehen. Dafür hat das Publikum bezahlt. Das zweite große Ereignis des Jubiläumsjahres 1935 verbindet sich mit dem Gastspiel der drei Rivels. Es war ein erklärtes Ziel der neuen Schumann-Direktion, im Laufe der Zeit alle bedeutenden Clowns der Welt vorzustellen. Und sie führte es so komplett wie überhaupt nur möglich durch. Es kamen die drei Barracetas, von denen einer mit jeder Hand gleichzeitig ein Bandoneon, mit dem Kopf ein Xylophon und mit dem rechten Fuß ein Cello spielte. Es kamen die drei Bonos, deren unerreichter Originaltrick eine Salto Mortale Pirouette aus dem Parterre war. Es kamen die drei Fratellinis, die immer und immer wieder kopierten Original, sowohl als auch ihre Neffen Gustavo und Max, die sich mit ihrem Partner Gino nur drei Fratellini nennen durften, weil die Original eh schon bitterbös waren, dass es außer ihnen noch ein anderes Trio gleichen Namens gab. Es kamen die drei Cairolis, Philosophen des Lebens, ein jeder von ihnen würdig eines Diogenes, der auszog mit der Laterne am helllichten Tage, einen Menschen zu finden. Es kam Maria Valente, die komischste Frau der Welt, mit ihrer Kinderschar, und es kam Noni mit seiner Anita diesmal. Nur einer kam nicht mehr ins Schumann, Grock. Ihn sah Frankfurt trotzdem bei einem Gastspiel in der Scala, dem letzten persönlichen Auftreten selbstverständlich. Und es kamen, wie gesagt, die drei Rivals, Charlie mit seinem Trapez-Akrobat schön. Und dann bauten sie ihre Brücke, die immer erst fertig wurde, wenn das Publikum sich krank und wieder gesund gelacht hatte. Aha Koba, unter den Journalisten die Koryphäe in der Welt des Zirkus und des Varietés, schrieb andern Tags in der Frankfurter Zeitung: Die besten Clowns der Welt. Um diese fünf Worte guten Gewissens hinschreiben zu können, habe ich 12 Jahre lang alles, was auf dieser Erde als Clown herumkrabbelt, angesehen. Die besten aller gegenwärtigen Clowns sind die drei Rivals. Für die lokale Konkurrenz der ehrwürdigen Tante Frankfurter schrieb damals ein junger Journalist, der erst später auf seine hübschen »Als ich heute« Glossen kommen sollte und überhaupt noch gar nicht lange dabei war, RK. Er lieferte seinem Blatt eine Nachricht, die eine Weltsensation war. Die berühmteste Clownnummer unserer Zeit ist aufgeflogen. Die Rivals trennen sich. Das hatte für jeden, der hinter die Schumann-Bühne schauen konnte, seit Tagen in der Luft gelegen. Und ihr allerletztes gemeinsames Gastspiel sah denn auch kein festlich gestimmtes Varieté, sondern einen der amtlich nüchternen Räume des Frankfurter Landgerichts. Charlie mit seinen 4 Kindern, von denen damals schon 2 mitarbeiten konnten, tat sich mit anderen Partnern zusammen und kam als erster mit einer neuen Nummer heraus in Hamburg. Polo, René und der jüngere Bruder Celito, zusammen mit 4 Kindern Polos, machten den Wintergarten des Schumann zur Trainingsstätte und am 16. Januar 1936 war es auch bei ihnen soweit. Premiere im Schumann-Theater. Die neuen Rivals. Noch einmal donnerte ein Familiengewitter. Charlie ließ von Gerichts wegen die Bezeichnung »die neuen Rivals« untersagen und seinem Bruder Celito die Führung des Namens Rivals. So hieß dann die neue Nummer Polo und René Rivals mit ihrem Bruder Celito Andreu. Andreu war ja ihr gemeinsamer Familienname. Längst sind aus den Kindern Charlies große Artisten geworden und längst haben sich alle Rivals wieder versöhnt. Ich weiß nicht, wie sie heute über den Streit von damals denken. Ich glaube, dass sie heute genauso herzlich darüber lachen können, wie wir, wo und wann immer sie uns auch begegnen, über ihre neuen und alten Späße. Neben den Clowns waren fliegende Menschen eine andere Schumann-Spezialität dieser Jahre. Ich muss etwas fliegen sehen, pflegte Franz René zu sagen. Und so sah man hier nach und nach auch fast alle großen internationalen Luftnummern. Die drei Maxims, die ihrer Darbietung eine komische Note gaben. Ein betrunkener Meckerer im Parkett lachte höhnisch über die Tricks von 2 der Maxims, die da oben übereinander und untereinander weg von Trapez zu Trapez flogen. Ehe ihn aber das empörte Publikum gehörig vermöbeln konnte, folgte er schnell der Aufforderung, es doch besser zu machen. Und machte es mindestens ebenso gut. Er war ja der 3. der Maxims. Unter der Schumann-Kuppel flogen die 3 Amadoris und die 3 Cerlos, flogen die 3 Zemganos. Leuchtende Menschen in phosphorizierenden Trikots im völlig verdunkelten Raum. Flogen die 3 Turlos, deren Fänger eine Frau war, flogen 1936 auch die drei Codonas, die der dreifache Salto Mortale, der Triple Mortale ihres Fliegers Alfredo weltberühmt gemacht hatte. Aber nur noch Lalo, der Fänger, war von den Original-Codonas dabei. An die Stelle von Vera Bruce trat Rose Sullivan, an die Stelle von Alfredo Clayton Behee. Ach, na ja, der hat doch bloß den zweieinhalbfachen geschafft und den auch nicht immer. Murrten später ein paar keineswegs betrunkene und absolut nicht komische, dafür aber wirkliche Meckerer des Parketts. Leider hatte sie niemand hinaufgeholt, um es besser zu machen. Das wäre eine Nummer gewesen. Die dritte Schumann-Spezialität knüpft an etwas an, was schon unter Julius Seeth einst Tradition geworden war. Programme, die ganz auf das große Lachen eingestellt waren. Das waren Tage eines Rudolf Melzer, eines Paul Beckers, der bunten Komiker von einst, die noch immer wussten, wo dem Publikum der Schuh im Herzen auf die Leber schlägt. Und in Stäbchen, Herr Kapellmeister, für 5 Pfennig rotes Licht, wenn ich bitten darf. Und Kurt Jurisch mit seiner Trompete, wissen Sie, eigentlich wollte ich mich ein Fahrrad kaufen, aber dann habe ich mir doch eine Trompete gekauft. Erfolgreiche Nachfolger gefunden hatten. Es waren die Tage eines Wilhelm Hartstein, dessen Burlesken herzhaft wie eine halbe Hahn waren, und seines rheinischen Kollegen Karl Napp, der sich gleich seine eigenen Revuen mitbrachte. Mit einer Revue kam auch eines Tages Freddy Rolf, der sich vertraglich 1 Liter Bier und 1/4 Liter Steinheger vor jeder Vorstellung zusichern ließ und dafür einen ganzen Bauchladen voll entwaffnendster Witze auspackte. Also was ist los hier mit dem kleinen Sauser, kleinen Flitzer, kleinen Young? Haben Sie nichts zu exportieren, perfektuieren, transportieren? Vielleicht ein Blumengruß an die Süße? Oder soll ich Ihren Hund runterführen, weil der Luder so bellt? Oder soll ich Ihren Pfandschein erneuern, damit der Kommode nicht verfällt? Soll ich auf der Auktion was für Sie ersteigern? Oder soll ich auf den Ehescheidungsprozess der Aussage verweigern? Ich mache alles von morgens 8 bis nachts um 11. Mein Stand ist am Bahnhof, meine Nummer 4712. Also was man als Dienstmann alles erleben kann, das glauben Sie ja nicht. Also gestern kommt da einer an mit einem Koffer, so einer Wolke. Mindestens 3 Zentner schwer. Dachte mir, hör mal, was kostet, wenn du den Koffer zum Bahnhof rollst? Ich sah 3 Zentner, Taxe 3, 3,50 Mark. Sagt er, gut, schleiche los, nicht? Ja? Komm auf den Bahnhof an, drückt er mir 2 Mark in der Hand. Ich sah, hallo, Bubi, süßer Lull, hier ausbessern, nicht? Ja? Sagt er, oder Dussel, kick doch hin, ist die neue Währung, 2 Mark Stück aus Jummi, kannst du auseinanderziehen, bis auf 4 Mark hast du noch 50 Pfennige Trinkgeld drin, nicht? Ja, nicht, ja? Man kann ja als Dienstmann leben, also gibt mir einer 5 Mark und sagt Dankeschön, dann weiß er mit der Währung nicht Bescheid, nicht wahr? Aber gibt mir einer 50, haut mir auf der Schulter, dass mir die Sägespäne aus dem Kopf fallen, nicht wahr? Und sagt, kauft eine Straßenbahn mit Anhänger, dann ist das ein Berliner. Und gibt mir einer nichts und will noch was raus haben, dann ist das ein Schotte. Ich bin ein moderner Dienstmann, mit allen technischen Errungenschaften ausgestattet, habe sogar Telefon, sehen Sie, Einschalter, Umschalter. Einschalter, Gleichschalter, alles ist dran, nicht wahr? So wie es hier reinschaltet, so schaltet es da wieder raus. Nicht wahr? Ja. Telefon muss sein, ein Dienstmann muss heute modern. Man kann ja. Moment mal, ja, ist gerade los. Hallo, 4712. Ach, oje, du bist es. Dankeschön, mir geht's wieder besser. Ich hatte eine Magensenkung bis auf die Fußspitzen, ja. Hat mir der Arzt täglich einen Teller Haferschleim, doppelten Cognac verschrieben. Ja, nur ist jetzt so eine Sache, weißt du, mit dem Haferschleim bin ich schon 14 Tage im Rückstand. Dafür aber mit dem Cognac 4 Wochen im Voraus, so, verstehst du? Was? Ja, ja, ich war lange nicht in Berlin, ja. Ich war an der See, hab mich erholt. Meine Frau, die saß immer im Wasser, die rief immer, Menef, guck mal, wie ich tauche. Ich sag, was nützt denn dir, du kommst ja mal wieder hoch, Mensch. Was? Sei doch mal ruhig am Gespräch hier, ne? Was? Nee, das sind ja Leute, die hören zu, ja, ja. Nette Strandkorb-Nachbarin hatte ich, weißt du, reizende Blondine, war mit der Mutter da. Hatte Langeweile, hat Annonce aufgegeben in der Kurzeitung. Junges, hübsches Mädchen sucht Herrenbekanntschaft zwecks wöchentlicher Zusammenkünfte. Hat sie den ganzen Waschkorb voll Zuschriften bekommen, ja. Und wollten sie im Kurhaus nicht sortieren, haben sich wieder im Strandkorb gesetzt, haben sie sortiert. Immer lacht die Tochter, lacht und lacht. Sagt die Mutti, was lachst du denn? Sagt die Tochter, guck mal hier. Vater hat auch geschrieben, du was sagst du? Seid doch mal ruhig am Gespräch hier. Was? Nee, mein Freund war auch drüben, ja, ja. Der hatte sein Boot mit, ja, hat er mich eingeladen zu einer Kahnfahrt. Na, ich raus auf der Seebrücke, verstehst du, mit einem echten seemännischen Heuer rin ins Boot. Schon kippte das Ding um. Lagen wir wieder im Wasser. Er fing furchtbar an zu schreien. Ich sag, was schreist du denn so? Und er sagte, ich hab doch keinen Grund. Ich sag, na also, brauchst du nicht zu schreien. Mehr. Neben den bunten Komikern alten Stils erschienen die vom Kabarett geschulten Conferenciers auf der Schumann-Bühne. Richard Kistenmacher, Willy Rentmeister, der unvergessliche Adolf Gondrell. Es erschienen auch die Sprechkomiker neuen Stils, darunter Willy Reichert, der schon damals mit Oskar Heiler, Pfleiderer und Häberle mimte. Auf der Bühne brachten sie zu jener Zeit einen Sketch, den viele von Ihnen heute von der Schallplatte kennen. So laut, wenn Polizei kommt. Flanito, it's laut. It's laut. Ja, weiter, komm, jetzt gehen wir schön heim miteinander. Das begleitet sie ein bisschen, gell? Was ist? Oh, es ist mir das gerade ins Hirn eingefahren. Oh, ist mir schlecht. Sehen Sie. Aber ich verzeih es mir. Wenn Sie haben, manchmal muss man saufen. Man muss einfach saufen, damit man vergisst den ganzen Krampf und die Angst, die in den Granat. Oh, Häberle. Ja, ich tue mir so leid. Tun Sie mir auch leid. Ja. Herr Pfleider, jetzt gehen wir schön nach Hause miteinander, gell? Ganz brav, ins Bettle, gell? Ja. Und trinke kein Schnäpsle mehr. Nein, kein Wort mehr. Kein Ton. Ich meine, kein Schnaps. Aber ganz bestimmt. Bestimmt. Geben Sie mir ein Ehrenwort. Warum? Es ist doch wahr. Aber Sie, Herr Pfleiderer, zum Zeichen, dass Sie auch wirklich Ihr Wort halten und heute keinen Schnaps mehr trinken. Nichts mehr. Wissen Sie jetzt, Ihre Hälfte von dem Schnaps da auf den Boden schütten. Sie haben es versprochen. Es ist ja schade. Aber ich habe es versprochen wegen dem. Morgen sind aber nur meine. Aber nur meine Hälfte. Ja, Ihre Hälfte. Ich meine, die Hälfte von meinem Schwager, das kann ich nicht machen. Das gäbe ein aus der Saison. Also, vielleicht doch, auf geht's. Ah, oh, ist aber schade. Naja, bitte, ich hab's versprochen. Ein Mann, ein Wort, Häberle. Also, nein, es geht nicht. Na, warum? Das ist mir gar noch eingefallen. Ich kann's nicht machen, Häberle. Beim besten Willen, ich kann's nicht machen, weil... meine Hälfte ist unten drin. Zum lachenden Schumann aber gehörten nicht nur die Herren der Schöpfung, sondern auch die herrlichsten Schöpfungen. Mit dem blonden Dutt, die jüngste komische alte Claire Schlichting, mit dem Temperament einer voll angeheizten Lokomotive und unverwechselbarem Hinein Martha Hübner gehörten der goldene Humor einer Lotte Werkmeister, einer Elli Corelli, der trefflichen Stimmungskanone, gehörte die Röhre einer Claire Waldorf. Familie Jänseklein, die will was Besseres sein. Die haben so einen großen Dinkel und sind so kleine Pinkel. Familie Jänseklein, piekfein. Die Jänseklein sind sehr vornehme Leute, womit ich jetzt auf die Manieren deute. Wenn die mal aussehen, sind sie wie die Prasser, eine halbe Mosel und sechs Flaschen Wasser. Dabei muss sie ihm das Gedächtnis schärfen. Trink nicht so viel und denk an deine Nerven. Zwei Kellner haben das Leben sich entnommen, weil die zu oft in ihr Revier gekommen. Die wussten nichts von einer Welt des Scheins. Sie starben den Heldentod für Jänseklein. Familie Jänseklein, die will was Besseres sein. Die haben so einen großen Dinkel und sind so kleine Pinkel. Familie Jänseklein, piekfein. Da war kein Dialekt, der nicht irgendwann einmal im lachenden Schumann gesprochen wurde. Hamburger Platt und zünftiges Bayerisch, die Sprache Mutter Schlesings und Vater Rheins, die schnoddrigen Töne von der Spree und die so herrlich geknautschten Laute von der Pleiße. Und natürlich das allerschönste Frankfurterisch. Das brachte immer einmal wieder ein höchster Schlippche ins Schumann. Oskar Albrecht. Vom Juni 28 bis heute kam eins mir nicht aus dem Sinn. Wann ist es endlich wieder so weit, dass ich in Frankfurt bin? Ich fuhr durch die Lande, Süd und Nord, stieg oftmals am Hauptbahnhof um und dachte in einem Fort an das Frankfurter Publikum. So verging manches Jahr, die Zeit voran, als ich jetzt aus Königsberg kam und hier es so langsam zu herbsteln begann. Da wusste ich, jetzt komme ich bald heim. Wie schnell ging der Oktober herum, zu Ende ist jetzt die Frist. Ich stehe wieder vor dem Publikum, das mir das Liebste ist. So lasst uns die alte Bekanntschaft erneuern. Ich trete mit fröhlichem Sinn und der Parole, wir wollen uns freuen, nun wieder mal vor sie hin. Als höchster Schlippsche stehe ich hier vor meine Frankfurter Leut. Ich reich euch die Hände, Nun freut euch mit mir, wie ich mich auf euch hab gefreut. Naja, wisst ihr, was das heißt, als vor da draußen rummachen zu müssen und mit dem hochdeutschen Maul zu babbeln? Die Kölner, die Sachsen, die Bayern, die Schwaben, die dürfen babbeln, wie sie wollen. Bloß mir nicht. Mir dürfen nicht. Wir müssen unser fotografiert Maul aufsetzen, weil die Olbel unser Schönsprach nicht verstehen. Herrgott, vornereich krieg ich da als ein Zorn, wenn sie sagen, so, aus Frankfurt sind sie, vom Ebbelby, das könnte ich ja bald verplatzen, wenn der doch die Almanbrich im Leib hetzt. Das kann am Schier verroppen. Warte mal, heute, am schönen Sonntagmorgen, bin ich von Köln runtergekommen. In den kleinen Städtchen, da haben sie Kerb oder sonst etwas gefeiert. Die Glocke haben wunderschön geklungen. Immer so, wie es man es am Rhein hört, gell, so. Vinum bonum, vinum bonum, vinum bonum. Aber wie wir dann auf Hadersheim zugekommen sind, da haben die Glocke viel vertraulicher, schöner geklungen. Das kennt ihr doch, das Äppelbäppel, Äppelbäppel, Äppelbäppel, Äppelbäppel. Überhaupt unser Äppelwein. Die wo nicht richtig Äppelwein sagen kennen, die sollte überhaupt kein Äppelwein kriegen dürfen. Und da fällt mir auch gleich mein Frankfurter Liedchen ein. Ich kann mir Frankfurt ohne Äppelwein nicht denken. Nicht Hiptebach und auch nicht Triptebach. Ich tun euch gern die anderen Flüssigkeiten schenke. Los mir nur Äppelwein, sonst wär ich schwach. Ich muss der Herrgott höchst persönlich jetzt bei mir, all der ist zuständig allein auf dem Gebiet, lass unser Äppelbeam im Frühjahr wieder blie, dass wir bei uns daheim ein zünftig Stäffchen kriegt. Naja, heißt doch weiß, gell? Das kennt ihr auch. Hockt man zusammen mit frohen Gesellen, die von der Heimat singen und strunzern, und einer secht in arm Satz zehnmal gelle, dann ist es bestimmt einer von unseren. Jetzt habe ich aber genug gebabbelt, einer mal wieder. Oskar Albrecht war auch dabei, als das Schumann im Januar 1937 eine eigene Faschingsrevue in Szene setzte. Frankfurt, was bist du so schön? In 27 Bildern rollte ab, was damals in der Mainmetropole gerade aktuell war. Zeitlos war das Römerberg-Bild. Und zeitlos auch das Lied, das dafür komponiert wurde. Wenn ich einmal nachts auf dem Römerberg stehe und der alte Mond auf St. Nikolai fällt, dann sag ich mir immer, was hier ich sehe, das gibt es nicht mehr auf der Welt. Wenn ich einmal nachts auf dem Römerberg stehe, der alte Brunnen so märchenhaft rauscht, dann ist mir's, als ob er geheimnisvoll von unserer Vergangenheit plauscht. Weit die Welt, weit bist du hinausgezogen, weit in der Welt, weit in der Welt, hat man unglücklich und Träume betrogen. So kam der Tag, so kam der Tag, wo du dich heimgefunden. Siehst voller Glück all die Bilder der Jugend und glücklichen Stunden. 1. September 1939. Varieté-Eröffnungsprogramm der Spielzeit 1939-40. An diesem Morgen wurde, wie man sich erinnern wird, zurückgeschossen. Aber anders als 1914, wo der Kriegsausbruch die 10. Varieté-Saison enden ließ, noch ehe sie begonnen hatte, ist jetzt alles, was die Menschen unterhält, zum Lachen bringt, ablenkt, kriegswichtig. Das Schumann durfte weiterspielen, durfte nicht nur, musste weiterspielen. Im Eröffnungsprogramm 1939-1940 fehlte nur eine Nummer. Bernhard Etés persönliches Auftreten. Er war zu den Fahnen geeilt worden. Sein Orchester war da, das dirigierte für ihn, gemütlich dick die Figur, aber ein Mann mit Temperament, Ralph Maria Siegel. Und dann kam 14 Tage später, abgestellt zur Heimat der Unterhaltung, Bernhard Eté doch noch zu seinem Gastspiel ins Schumann. Woraus man lernen möchte, dass man gar nicht früh genug anfangen kann, Geige spielen zu lernen. Schumann gewesen. Mhm. Ich habe sie jedenfalls mal gesehen, hoch oben auf dem Trapez. Und dann hob sie freistehend mit den Zähnen ein Taschentuch auf. Ja. Ja, und die Quintilia, die war doch auch da. Ja, die Quintilia, die war oft da. Och, das war übrigens eine echte Frankfurterin. Ja, ja. Also man hat sie die Balletteuse auf dem Drahtseil genannt. Ja, und da war doch noch, wie hieß denn der? Ach ja, was war eigentlich mit Togare? Ja, Togare. Togare, ja, bei dem hing immer eine Stallaterne im Käfig. Richtig. Falls die Hausbeleuchtung einmal ausgegangen ja, wäre. Ja, ja, denn einmal, ich weiß nicht mehr, wo das war, da passierte ihm Folgendes. Da sind seine Bengaltiger im Dunkeln über ihn hergefallen und haben ihn böse zugesetzt. Oh, ja, das ist richtig. Die Zilli-Feinde ist ja damals bloß immer auf Stippvisite nach Deutschland gekommen. Ja, aber unser Schumann hat sie nie ausgelassen. Ja. Richtig, Demi. Und einmal war sogar der ganze Zirkus Althoff im Schumann. Mit Pferden und Elefanten und Zebras. Ja, 60 Stück, also schlecht gerechnet. Ja, und an die Tanzelefanten erinnere ich mich noch heute, als ob es gestern gewesen wäre. Eine Weltattraktion. Na, und die berühmten Tiger-Schäden. Ja. Die waren ja auch da. Ja, ja, und Rosello oben unter der Kuppel hat einen Kopfstand in einer Mondsichel gemacht und an einem rotierenden Stern herumgeturnt. Also ich habe da einfach die Augen zukneifen müssen. So hat mich das aufgeregt. Ja, und dann ist er ja auch später abgestürzt. Aber hat längst einen Nachfolger, der dasselbe bringt. Ja, und nicht vergessen dürfen wir Miss Traber. Ach, Miss Traber. Sie lief oben unter der Decke, mit dem Kopf nach unten, wenn ich dir sage, die Füße von einer Schlinge in die andere hängend. Das werde ich nie vergessen. Dann war doch noch da diese mit den Schlangen. Ja, ja. Ah, Coringa. Ja, der weibliche Fakir. Sehr richtig, mit dem Blick so, weißt du, wie ich jetzt hier das Glas fixiere? Mit so einem Blick, da hat sie Krokodile und Schlangen gebannt. Und zum Schluss ließ sie sich dann in Glasscherben fallen. Mit nacktem Rücken. Ja. Und nun gäbe es noch so unendlich viel zu erzählen von den Großen, deren Anwesenheit in meterhohen Lettern vom Portal herab verkündet wurde, und noch mehr von denen, die kein Plakat, keine Anzeige, kein Handzettel nannte, die nur das Programmheft aufführte, wo dann auch manchmal nur und Partner oder und Kompanie stand. Und zu erzählen gibt es auch von denen, die dafür sorgten, dass jedes Programm ablief wie am Schnürchen. Von den Kapellmeistern und ihren Orchestern, von den Bühnenmeistern und ihren Helfern, von den Beleuchtern bis zu denen, die jeden seinen Platz anwiesen. Und natürlich auch davon, dass das Schumann ja nicht nur ein Haus war, in dem Varieté, Operette, Revue und all die anderen Dinge, von denen wir sprachen, sich anständig eingaben, sondern dass es auch ein Vergnügungszentrum war. Mancher, der von auswärts kam, um ein Programm zu sehen, saß den Nachmittag über im Schumann-Café, aß zu Abend im Schumann-Keller, ging in die Vorstellung und vergnügte sich anschließend bis zum letzten Zug in der Schumann-Bar und fühlte sich überall gut unterhalten. In der Bar von kleinen Ensembles und Solisten, im Keller von flotten Stimmungskapellen, im Café von großen Orchestern, wo einmal gleich 2 Monate lang im April und Mai 1941 auch Juan Losas gastierte. Deshalb läuft hier auch schon die ganze Zeit eine Platte im Hintergrund und wir wollen jetzt noch ein Stück davon hören. Thank you. Ja, wie gesagt, es bliebe noch sehr viel zu erzählen. Aber von dem Faden der Erinnerung halte ich nur noch ein ganz kleines Stück in der Hand. Sie werden ihn nachher sicher noch weiterführen. Und es werden bei jedem von Ihnen andere Erinnerungen sein, die wieder auftauchen. Und es werden vielleicht viel schönere sein als die, die ich hier brachte. Denn die schönsten Erinnerungen bekommt man nicht erzählt, die hat dann jeder für sich ganz allein. Der Zweite Krieg schien es mit dem Schumann besser gemeint zu haben als der Erste. Fast ohne Unterbrechung konnte weitergespielt werden. Nur im Sommer 1940 musste man pausieren. Es war kein Luftschutzkeller da. Am 10. Mai schloss das Haus. Aber am 1. Oktober wurde es dann wieder eröffnet. Albert Schumanns ehemalige Stallungen hatten es verhältnismäßig leicht gemacht, das Problem zu lösen. Am Programm merkte man kaum, dass Krieg war. 10, 11, 12 Attraktionen bei jedem Wechsel, das blieb. Manchmal fiel eine Nummer aus bei der Premiere. Dann war der Künstler zwar da, aber noch nicht sein Gepäck. Oder umgekehrt. Oder beides. Manchmal auch blieb die Nummer überhaupt weg. Das nahm man hin, wie man es auch hinnahm, wenn man einen Teil der Vorstellung über mal im Luftschutzkeller sitzen musste. Manchmal auch die ganze Vorstellung über. Dann kam man eben ein anderes Mal wieder. Und so regte man sich auch nicht weiter auf, als an einem Märzabend des Jahres 1944, das Programm hatte kurz zuvor den üblichen 14-tägigen Wechsel gehabt, wieder einmal die Sirenen heulten. Ruhig wie sonst, vielleicht auch etwas weniger ruhig als sonst, denn es war ja schon eine ganze Menge passiert, aber doch wieder durchaus nicht mit dem Gefühl, dass gerade an diesem Tag etwas passieren würde, ließ man sich in den riesigen Luftschutzkeller führen. Und es passierte dann auch gar nichts. Nichts wenigstens, was die, die da unten im Keller saßen, merken konnten. Oben auf das Kuppeldach fiel ein Phosphorkanister. Das Schumann als kriegswichtiger Betrieb hatte selbstverständlich eine eigene Motorspritze, aber man kam damit nicht an das Dach heran. Und so konnte sich der Phosphor ungehindert ausbreiten und die Eisenkonstruktion zum Glühen bringen und das glühende Metall konnte brechen und hinabstürzen in den Theaterraum, der bis zu diesem Augenblick noch völlig verschont geblieben war. Das Programm dieses Tages, das nun niemand mehr, der gekommen war, zu Ende sehen konnte, stand unter dem Motto, unter das man das ganze Programm der zweiten Märzhälfte 1944 gestellt hatte, das lachende Schumann. Seit damals hat die Mainmetropole, ich möchte sagen, hat Hessen nie aufgehört davon zu träumen, dass sein Schumann eines Tages wieder neu erstehen wird. Nun, man sagt, dass es Träume geben soll, die eines Tages Wirklichkeit werden. Man sagt. Im Schumann zu Frankfurt am Main. Ein Streifzug durch die Geschichte des einst weltberühmten Varietés. Heute hörten Sie den zweiten Teil von 1914 bis 1944. Es wirkten mit Friedel Heitzmann, Erika Riemann, Lia Wöhr, Klaus Groth, Hans-Otto Hilke, Robert Seibert, Jochen Schweighöfer und Heinz Welke. Der Sprecher war Walter Andreas Schwarz. Ton Werner Krumm, Schnitt Hanna Müller. Manuskript Hans-Gerhard Müller. Musikalische Zusammenstellung Franz Rüger. Spielleitung Heinz Steffens. Sie hörten den dritten und letzten Teil der Sendung im Schumann zu Frankfurt. Ein Streifzug durch die Geschichte des weltberühmten Varietés aus dem Jahr 1958. Heute ging es um die Jahre 1934 bis 1944. Autor war Hans-Gerhard Müller, Regie führte Heinz Steffen. Sprecher war Walter Andreas Schwarz. Mein Name ist Christiane Kreiner. Vielen Dank für das Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag.